Einsam schlägt mein Herz, einsam durch Kummer und durch Schmerz. Einsam verschwindet ein Licht am Horizont, einsam laufe ich davon. Ich bin nicht dafür geboren und ich bin auch nicht dazu auserkoren. Doch schlägt mein Herz nur für dich, Vaterland, ich liebe dich. Einsam stehen all die Straßenbäume, einsam längst abgestorben ohne Träume. Einsam dreht sich der Wind, einsam bleib ich, wer ich bin. Ich bin nicht dafür geboren und ich bin auch nicht dazu auserkoren. Doch schlägt mein Herz nur für dich, Vaterland, ich liebe dich. Einsam, der Strand bricht die Wellen, einsam ertrinken die Stromschnellen, einsam der Seele letzter Wille, einsam werde ich alle wohl abgelenkt. Ich bin nicht dafür geboren und ich bin auch nicht dazu auserkoren. Doch schlägt mein Herz nur für dich, Vaterland, ich liebe dich. Ich bin nicht dafür geboren und ich bin auch nicht dazu auserkoren. Doch schlägt mein Herz nur für dich, Vaterland, ich liebe dich. Ich bin nicht dafür geboren dazu auserkoren. Doch schlägt mein Herz nur für dich, Vaterland, ich liebe dich. Ich bin nicht dafür geboren und ich bin auch nicht dazu auserkoren. Doch schlägt mein Herz nur für dich, Vaterland, ich liebe dich. Ja, ich sehe, es fliegen schon die ersten Bierflaschen auf uns. Nein, nein. Ja, das nächste Lied kommt euch vielleicht bekannt vor, aber wir haben es umgeschrieben. Ja, es geht jetzt wieder Sachsen.